Integris, weil du keine Markenware trägst. Ich verachte dich, nenne dich Dreck und mache Videos, wenn dich einer schlägt. Danke, dass ich cool sein darf, eingebildet und selbstverliebt.